Genau, hier ist noch eine Durchsage, dass ab 17 Uhr Mahnwachen stattfinden werden auf dem Holzmarkt. Wir haben alle mitbekommen, was gestern Nacht passiert ist mit dem fortschrittlichen Projekt in der Demokratischen Konföderation von Nordsyrien. Es gab mehr als 181 Bombardierungen von dem türkischen Militär auf Menschen, die sich zusammengetan haben und versucht haben, eine andere Gesellschaft zu formen. Eine Gesellschaft, die emanzipatorisch ist, die feministisch ist, die ökologisch ist und die demokratisch ist. Eine Gesellschaft, deren Werte wir hier auch alle teilen. Deshalb kämpfen wir auch gegen das Cyber Valley und gegen Amazon, weil die für genau das Gegenteil stehen. Wir werden hier bleiben, aber auf dem Holzmarkt wird es eine Mahnwache geben, um gegen dieses fürchterliche Verbrechen des türkischen Militärs, um dem zu denken und zu mahnen. Danke.